Kundgabe 780. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.02.1939. Sinn des Lebens. Glaube und Liebe. Es hat den Sinn des Lebens voll erfasst, wer sich bemüht, den Willen Gottes zu erfüllen. Wer sich selbst als das Geschöpf des Vaters im Himmel erkennt, der weiß auch, dass der Vater ihm eine Aufgabe gestellt hat für das Erdendasein. Er weiß, dass er alles das tun muss, was des Vaters Weisheit beschlossen hat. Und er wird sich nun natürlich dem göttlichen Willen unterordnen und trachten, jegliches Gebot des Vaters zu erfüllen. Stellt er nun die Erfüllung der göttlichen Gebote in den Vordergrund, dann hat er auch voll und ganz den Sinn des Lebens erfasst. Und sein Erdenleben wird wahrlich nicht ohne Erfolg sein für die Ewigkeit. Nun wird immer der Liebesgrad zum Vater, auch die Ernsthaftigkeit des Strebens, nach Vollkommenheit bestimmen. Es wird alle Gebote gern und freudig erfüllen, wer in der Liebe zu Gott aufgeht. Und es wird also auch ein solches Erdenkind von der Vaterhand erfasst werden und von seiner Liebe hinangezogen werden zur Höhe. In dem Erkennen seiner Bestimmung auf Erden wurzelt also auch der Glaube. Es muss der Mensch zuvor glauben an einen Schöpfer, an dessen Liebe, Weisheit und Allmacht, und sich selbst als sein Produkt erkennen. Dann wird er auch den Sinn des Lebens erfassen und, da er glaubt, auch danach streben, völlig dem Sinn entsprechend zu leben. Und so ist dann die natürliche Folge des Erkennens, dass er sein ganzes Leben, sein Handeln und Denken immer im Licht dieser Erkenntnis betrachtet und sich nach Kräften bemüht, das zu tun, was Gottes Wille ist. Denn er erkennt sich selbst als das Kind des Vaters im Himmel. Und so nun allen Handlungen des Menschen, die reine Liebe zu Gott zugrunde liegt, ist ein inniges Verhältnis hergestellt zum Vater. Es ist wiedergeboren zu neuem Leben, zum geistigen Leben inmitten der materiellen Umwelt. Es sucht und findet nun überall seinen Heiland und Erlöser. Es befreit sich aus der Macht des Bösen, Kraft der Liebe zum Heiland. Und so ist das Erdenleben mit seiner irdischen Tätigkeit nur das unwichtige, sich selbst erfüllende Begleitleben des eigentlichen Daseins. Es wird der Mensch streben mit allem Willen nach möglichster Vollkommenheit, nach eifrigstem Befolgen der göttlichen Gebote. Und sein Eifer wird schon auf Erden gesegnet sein, indem der Vater sein Kind überreich bedenkt, in erster Linie geistig, aber es auch irdisch nicht darben lässt, soweit es für das Seelenheil dienlich ist. Und so vermögen nur diejenigen Menschen, den Sinn des Lebens recht zu erfassen, denen die irdischen Bedürfnisse belanglos und unwichtig erscheinen, die sich gern und willig von der Materie zu trennen vermögen und denen der göttliche Heiland Inbegriff aller Liebessehnsucht ist. Denn das innige Verhältnis, das Hingeben dem Heiland, wird erst dem Menschen den wahren Sinn des Lebens verständlich machen. Es wird ohne das eine auch nicht das Erfassen des anderen möglich sein. Es wird sich erst wahrhaft sinngemäß betätigen können auf dieser Erde, wer als Ziel das Leben in der Ewigkeit sich stets vor Augen hält. Wer von der Materie zu sehr ergriffen und beherrscht ist, der wird seine Liebe noch vielen Dingen zuwenden, ehe diese einzig und allein dem göttlichen Heiland gilt. Und so lange wird auch das Streben nach oben, das Aufgehen in seinem Willen und das Erfüllen seiner Gebote den Menschen ein leerer Begriff bleiben. Denn nur die Liebe zu Christus macht uns dies alles verständlich. Daher gibt sich das Erdenkind immer dem Vater im Himmel zu eigen. Es verschreibt sich ihm mit vollem Willen, so es den Sinn des Erdenlebens recht erkannt hat, der da begründet ist im Glauben und in der Liebe zu Jesus Christus, dem Erlöser der Welt. Amen.